Kapital 10. Ja, schon wieder. Sie spürte, wie die Wassertropfen über ihren nackten Körper glitten und der ihre Brüste von unten massierte. Er küsste ihren Nacken und sein Glied streifte ihren Hintern, als er seinen Körper gegen ihren presste. Er küsste ihren Nacken und löste eine Hand von ihren prallen Brüsten. Er ließ die Hand zwischen ihren Brüsten nach unten wandern und sie spürte, wie seine Finger über ihren Bauch zu ihrem Schamhaar wanderte. Seine Hand an ihre Brust massierte sie fest und sie spürte, wie sein Finger in sie eindrang, während sein Glied immer wieder ihren Po steifte und sie sich zwischen ihren Beinen zu schieben versuchte. Er küßte ihren Nacken und sie drehte den Kopf um, ihn zu küssen. Als sie seine blaugrauen Augen sah, erschrak sie. Tina wachte mit einem Steck auf. Sie saß kerzengerade im Bett. Was war das? Sie konnte sich nicht erinnern, so etwas schon einmal geträumt zu haben. Sie streifte mit der Hand über ihre Schlafanzughose. Sie war nass. Vor Schweiß? Oder etwa? Sie schüttelte den Kopf. Das war Unsinn. So nass konnte sie sicher nicht werden. Sie schloss die Augen, um sich zu erinnern, was genau sie geträumt hatte. Aber ihre Erinnerungen verschwammen bereits. Sie erinnerte sich noch an blaugraue Augen. Sie war sicher, sie erst vor kurzem gesehen zu haben. Sie überlegte. Als sie aufwachte, war es bereits morgens. Das Licht im Zimmer war durch die Vorhänge gedämpft und ihre Zimmertür ging auf. Johanna kam herein mit einem Tablett, auf dem zwei Tassen Tee und Brötchen mit Marmelade standen. Sie öffnete die Fenster und kam dann die kleine Treppe herauf, um die Fenster hinter dem Bett zu öffnen. Sie schien überrascht, dass Tina noch im Bett lag, sagte aber nichts. Frühstück ist fertig. Wollen wir durchgehen, was am Wochenende zu tun ist? Tina hatte sich unter der Decke versteckt, nur ihre Stirn schaute hervor. Johanna lächelte, ging zum Fußende des Bettes und zog ihr die Decke weg. Also wirklich, es ist fast 12. Du solltest längst aufgestanden sein. Sie beschattete sich die Augen und schaute auf. Johanna schaute auf ihr Bett und sah verwundert aus. Tina folgte ihrem Blick. Ihr Schritt und ein Teil des Lakens darum sahen komisch aus. Bist du krank? Fragte Johanna besorgt. Sie kam ums Bett und fühlte ihre Stirn. Du hast kein Fieber. Jetzt, so ich darüber nachdenke, es riecht auch nicht. Tina wurde rot. Glaubte Johanna etwa, sie habe ins Bett gemacht? Andererseits, sie sah den Fleck an. Es sah fast so aus, allerdings hatte es keine gelbe Farbe, sondern schien nur feucht gewesen zu sein. Als sie Johanna anschaute, hatte die ein breites Grinsen im Gesicht. Du hast etwas Unanständiges geträumt, oder? Tina wurde rot. Das schien für Johanna nur die Bestätigung zu sein. Los, sag, hast du einen süßen Jungen kennengelernt? Sie stockte. Oder vielleicht ein süßes Mädchen? Tina wurde, soweit das möglich war, noch roter. Sie nahm eines der kleineren Kissen und warf es nach ihr. Sie fing es mit einer Hand auf und schaute sich sie durchdringend an. Ich habe nur was geträumt, aber ich weiß nicht mehr wirklich viel. Weder was passiert ist im Traum, noch von wem es... Johanna sah enttäuscht aus. Irgendwas musst du doch wissen. Tina stand auf und zog ihr Oberteil aus. Während sie aus der Hose stieg, meinte sie: Ich weiß nur was von den Augen. Sie waren blaugrau. Johanna sah sie überrascht an. Was ist? Frage sie genervt. Erinnerst du dich an den Brief, den ich Montag gezeigt habe und die Bilder? Sie überlegte. Du meinst die von dem neuen meiner Mutter? Johanna nickte. Tina dachte nach. Sie war in ihrem Zimmer gesessen und arbeitete an etwas für die Uni, als Johanna reinkam und ihr einen Brief hinhielt. Ah, du hast ihn also gefunden. Johanna besorgte ihr öfter die Briefe ihrer Mutter von den Kerlen, mit denen sie schrieb, weil sie wissen wollte, was los war. Sie hatte den Brief Gelsen und anders als die meisten Briefe, in denen stand, wie groß und hart seiner war oder was er alles mit ihr anstellen wollte, war der Brief er wie eine Bitte geschrieben, und lass sich er verzweifelt als erregend. Eigentlich nicht gerade der Typ Mann, auf den ihre Mutter sonst stand. Allerdings war er auch recht jung. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, dass es ihre Mutter mehr und irgendwie hatte sie das Gefühl, dass es ihre Mutter mehr um das Alter als die Briefe ging. Johanna hielt ihr noch zwei Bilder hin, darauf ein nackter Mann, nicht gerade schlank, aber auch nicht gerade dick, der anscheinend in seinem Garten stand, neben einem Pool. Das andere Bild schaute sie gar nicht so genauer an. Darauf war ein Gesicht mit einem kleinen Ausschnitt seines Gemächts. Johanna schnippte mit den Fingern. Geht es dir gut? Sie schreckte hoch. Sie saßen mittlerweile unten am Tisch und Johanna hatte ihren Tee in der Hand. Ja, natürlich. Ich erinnere mich, warum fragst du? Es ist dir nicht aufgefallen, oder? Der Junge auf dem Bild hatte auch blaugraue Augen. Sie überlegte. Das waren noch mehr graue als blaue Augen, oder? Sie gingen den Plan der nächsten Tage durch und Johanna fiel ein, dass sie heute zum Einkaufen müsse. Sie fragte, ob Tina mitkommen wolle. Die nickte und Johanna ging mit dem Tar blöd hinaus. Merkwürdiger Tag. Erst dieser Traum und jetzt Johanna, die sie irgendwie komisch anschaute. Sie zuckte mit den Schultern, stand auf und ging ins Badezimmer. Auf dem Weg dahin kam ihr Vater entgegen. »Na, Kleines, wie geht's dir?« Sie lächelte und erzählte ihm, wie die letzte Woche so gelaufen war. Was am Sonntag im Bad passiert ist, behielt sie aber für sich. Es war ihr peinlich. Er sah sie an, als wisse sie, dass sie was ausließ. Den er fragte, »War sonst noch was? Es scheint, als ob du mir was verschweigst.« »Mist«, dachte sie sich und überlegte. »Klar.« Tim war ein Mistkerl, aber sie wollte ihm auch nichts Böses. Ich mag Tim nicht besonders. Er scheint sich allerdings irgendwie Hoffnung zu machen. Ihr Vater spannte sich auf einmal an. Hat er dich angefasst? Nein, sagte sie schnell. Aber der durchdringende Blick ihres Vaters ließ sie ein Stück zurückweichen. Mist, er war stinksauer. Du sollst mich nicht anlügen. Ich werde mit deiner Mutter darüber reden. Es wird nicht wieder passieren. Versprochen. Er küsste sie auf die Stirn. Dann ging er in Richtung Arbeitszimmer davon, schien es sich kurz aber anders zu überlegen und ging dann in Carolines Zimmer. Tina seufzte. Ihr Vater war lieb und sie liebte ihn wie eine Tochter eben ihren Vater, aber manchmal war er irgendwie zu vorsichtig. Im Bad ging sie links in das Umkleidezimmer. Sie zog ihren Morgenmantel aus, legte ihn über die Band und öffnete ihren BH. Die Tür öffnete sich und Johanna kam herein. Sie hatte frische Kleidung und Unterwäsche dabei. Sie legte beides neben den Morgenmantel und wollte wissen, ob sie noch was brauche. Dann ging sie hinaus. Sie legte die Kleidung wie üblich nebeneinander und als sie die Bluse hochhob, fiel etwas auf den Boden. Sie hob es auf und schaute es an. Sie ließ einen kleinen erstickten Schrei los. Johanna kam direkt wieder rein. Sie musste im Bad das Wasser für die Wanne innen gelassen haben. Tina hielt ihr das Bild hin und meinte, was soll denn das jetzt? Johanna nahm das Bild, grinsend und meint, sind das die Augen? Tina sah nicht hin und Johanna kicherte. Was ist denn so schlecht gebaut? Ist der Junge doch nicht. Sieht sogar aus, als wäre er größer als mein Freund. Tina sah nicht hin und Johanna seufzte. Also, Regent, wann musst auch du erwachsen werden? Sie hielt das kleinere Bild unten zu und sagte, du kannst schauen. Man sah nur das Gesicht und die Augen. Sie errötete. Ja. Johanna lachte. Wie es aussieht, hast du dich in den jungen Mann verguckt, was? Tina sah sie erschrocken an. Ach was, er hat zufällig dieselbe Augenfarbe. Na und? Als ob ich mich in meinen notgeilen Typen verlieben würde, der noch dazu mit meiner Mutter fickt. Sie wurde rot und schlug sich die Hand auf den Mund. Johanna lachte. In wen man sich verliebt, ist unmöglich zu wissen, noch zu kontrollieren. Allerdings glaube ich nicht, dass du dich verliebt hast. Du findest ihn interessant und schwärmst halt etwas. Da ist nichts dabei. Ich träume auch von anderen Männern, was nicht heißt, dass ich meinen Freund nicht liebe. Ach, und was das angeht, dass er mit deiner Mut terfickt. Ich habe seinen Brief auch gelesen. Und wenn er so unerfahren ist, wie er gewirkt hat, wäre es gut, wenn ihn eine erfahrene Frau in die Welt des Sex einführt und du vielleicht erst seine zweite bist, wenn er sich etwas die Hörner abgestoßen hat. Glaube mir, ich spreche aus Erfahrung. Wenn ich dir sage, seine mönchliche und weibliche Jungfrau passen nicht zusammen. Johanna wurde rot. Raus hier jetzt, ich will mich baden. Johanna legte das Bild auf die Bank. Behalte es. Ich habe extra eine Kopie gemacht. Damit ging sie hinaus und ließ sie mit dem Bild alleine, als ob sie dieses Bild anmachen würde. Sie machte ein genefftres Geräusch, nahm das Bild und wollte es wegwerfen. Aber irgendwas hielt ihre Hand zurück. Das Bild war nach unten gerichtet und sie hielt es so, dass sie nichts darauf sehen konnte. Sie nahm das Bild, legte es zurück auf die Band, aber mit der Bildfläche nach unten. Kopfschüttelnd zog sie sich gar aus und ging mit einem Handtuch in der Hand ins Badezimmer zurück. Sie sah sich um. Johanna war wohl gegangen. Es war niemand zu sehen. Als sie sich ins Badewasser setzen wollte, kam ihr das Bild in den Sinn. Das Handtuch legte sie neben, das war Specken. Und ohne zu wissen, warum, holte sie das Bild an, setzte sich in die Wanne und schloss die Wasserhähne. Das Wasser war heiß und fühlte sich prickelnd auf ihre Haut an. Sie hielt das Bild entschlossen mit der weißen Fläche zu sich. Nach einer Weile drehte sie es um, wobei sie sorgsam darauf achtete, nur das Gesicht zu sehen. Mit den Fingern war sie über das Bild seines Glied, damit sie nur sein Gesicht sah. Sie studierte seine Miene. Er sah wirklich nicht schlecht aus. Er würde zwar auch nicht den Preis des Bestaussehenden gewinnen, aber irgendwas hatte sein Gesicht. Als sie seine Augen sah, erinnerte sie sich, wie es sich angefühlt hatte, sein Glied an ihren Hintern zu spüren und wie seine Berührungen auf ihre Brust und ihrem Schritt Flammen entzündeten. Sie spürte seinen Kuss auf ihren Nacken, als ob er direkt hinter ihr stand. Erschrocken ließ sie das Bild los. Es fiel auf den Schaum und versank darin. Schnell grief sie danach. Sie fand es nicht und genau in diesem Moment kam Johanna zurück. Sie sah verwundert zu, wie Tina nach dem Bild suchte. Als sie es hatte, hielt sie es hoch, als wäre es ein Siegerpokal. Dann schrak sie zusammen, als sie Johanna bemerkte und versuchte, das Bild zu verstecken. Wie lange stehst du schon da? Sie grinste. Sehr, Junge, hat's dir aber ganz schön angetan. Junge, Junge. Sie wurde rot. Erinnerst du dich jetzt doch an deinen Traum? Oder wolltest du ihn mir nur nicht erzählen? Sie zögerte. Ich wusste vorhin wirklich nichts mehr. Und jetzt weiß ich auch nicht viel mehr. Nur, dass er anscheinend hinter mir stand und all seinen nassen Körper an meinen presste und meinen Nacken küsste. Sie überlegte. Eine Hand hatte er auf meiner Brust und die andere bewegte er auf meinen. Sie brach ab. Meine Güte, das klingt ja richtig lebhaft. Noch was? Sie zögerte wieder. Es hat sich angefühlt, als ob er erregt war, von hinten zwischen meine Beine wollte. Jogana sah sie an. Klingt doch erotisch. Ich verstehe, warum dich das anmacht. Tina zog sich gerade noch ihre Bluse an und knöpfte sie zu, als Johanna reinkam. Sie war schick gekleidet und machte einen vergnügten Eindruck. Rate mal. Sie lächelte. Tina, die immer noch etwas ärgerlich auf sie war, fragte: Was denn? Es klang schärfer als beabsichtigt. Jona zuckte etwas zurück und schien es sich anders zu überlegen. Was ist denn los? Fragte sie in einem sanfteren Ton. Ich habe mal etwas nachgeschaut. Ich hatte, als ich den Brief gelesen hatte, das Gefühl, dass mir der Name bekannt vorkam. Und auch das Gesicht hatte ich schon mal gesehen. Ich habe also mal im Internet geschaut, ob ich was finde. Und es stellte sich heraus, dass der Junge ein Schriftsteller ist. Ihr habt übrigens gerade aus Versehen Rollen getauscht. Aber weiter im Ja. Text. Ja. Tina, die erst vergrrt wurde, weil Johanna sie einfach nicht in Ruhe ließ, sah interessiert auf. Was meinst du mit Schriftsteller? Sie sah etwas verschämt zur Seite. Das wunderte Tina nun. Das wunderte Tina nun. Normal nahm sie kein Blatt vor den Mund. Du erinnerst dich, als ich hier angefangen hatte, ich war mehr ein Hausmädchen und fürs Putzen zuständig. Irgendwann habe ich das Schlafzimmer deiner Eltern sauber gemacht. Da war ein Buch hinten im Schrank deines Vaters versteckt. Ich habe es rausgenommen und mich gewundert, warum er ein Buch an de Stelle legt. Es stellte sich heraus, dass es... Sie brach ab. Ungeduldig, fragte sie. Na, was hast du denn für ein Buch gefunden? Sag schon. Sie wurde rot. Naja, ein Buch, in dem es um Männer geht, die sich lieben, aber auch Frauen. Die Hauptfigur ist ein Mann namens Rainer, der sich unsicher ist, was mit ihr los ist. Er lebt in einer Zeit, in der Schwule noch nicht offen dazu stehen können und weiß nicht, was genau mit ihm passiert. Er sammelt Erfahrungen mit einem älteren Mann und der erklärt ihm irgendwann, wie man es nennt, wen jemand auf zwei Geschlechter steht. Und dass es nicht schlimm ist, ob man nun Männer oder Frauen liebt. Tina setzte sich. Sie war total schockiert. Ihr Vater hatte ein solches Buch? Warum? Johanna räusperte sich. Das war nicht alles. Tina sah auf und sah ein Buch in Johannas Hand. Es zeigte den Buchrücken, auf der ein Bild von einem Mann ist, der mit übereinander geschlagenen Beinen und einem Zettel in der Hand einen Tee oder Kaffee trinkt. Sie sah sich das Gesicht genauer an, was nicht leicht war, da es den Mann von der Seite zeigte. Aber es war kein Zweifel. Er sah zwar einige Jahre jünger aus, aber das war derselbe Mann. Johanna nickte, als sie ihre Miene sah. Sie nahm das Buch runter und setzte sich neben sie. Ich habe noch etwas mehr herausgefunden. Verdammt, wollte sie Tina jetzt fällig fertig machen? Es ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Ich habe herausgefunden, dass er anscheinend ein Drittklässler-Schriftsteller ist, der fast alle ein, zwei Monate ein oder mehr Bücher veröffentlicht. Darunter sind alle möglichen. Ob Kindergeschichten oder erotische bis ins pornografisch gehende Geschichten. Er scheint davon zu leben. Tina schluckte. Sie waren auf dem Weg zum Einkaufen. Tina saß auf dem Beifahrersitz. Sie wollte heute nicht hinten sitzen. Wenn sie alleine saß, würde sie gewiss nur auf dumme Gedanken kommen. Johanna sprach von ihrem Freund, aber sie hörte kaum zu. Das war gerade das Letzte, was sie hören wollte. Nach einer Weile sagte sie, dass sie etwas Musik anmachen wolle, und damn it hörte man nur die laufenden Lieder. Sie beschloss nicht mehr daran zu denken, was auch immer es war ein Traum. Und immerhin schien es, als ob der Typ ihre Mutter vögelte. So einen würde sie bestimmt nicht wollen, schon gar nicht als ersten. Irgendwas sagte in ihrem Unterbewusstsein, dass es dafür zu spät sei, aber das war nur ein Traum, nicht mehr. Sie kamen an und sie ging schon mal vor in den Laden. Johanna wollte einen Wagen hollen. Als sie im Bäcker vorbeikam, glaubte sie etwas gesehen zu haben, was ihr nicht gefiel. Sie drehte sich um. Aber da kam Johanna auch schon zu ihr. Sie bemerkte ihren Blick und sah zum Bäcker. Da saß doch tatsächlich der Mann aus ihrem Raum. Johanna beugte sich zu ihr und flüsterte. Das scheint ja doch zu sein, oder? Er bemerkte ihren Blick und Tina spürte, wie sie rot wurde. Er lächelte, nahm seine Tasse in die Hand und hob sie, als ob er posieren würde. Tina, das ist sie auf jeden Fall. Wen nicht der aus dem Brief? Der das Buch geschrieben hat, auf jeden Fall. Er trank einen Schluck und sie gingen hastig weiter. Als er sich umdrehte, war er bereits weg. Allerdings hatten sie das Gefühl, er sah sie an. Sie gingen zuerst zu den Getränken und standen gerade beim Alkohol, als Johanna auch anfing. Also, er ist nicht wirklich mein Typ, aber von der Bettkante. Tina unterbrach sie mit einem bösen Blick. Ist ja schon gut. Er weiß ohnehin nicht, wer du bist, oder? Ich bezweifle, dass deine Mutter mit ihrer Tochter geplallt hat, als sie mit ihm geschlafen hat. Plötzlich spürte sie einen harten sich im Herzen. Ihr gefiel die Vorstellung von ihm und ihrer Mutter nicht. Hör endlich auf! Noch im Auto habe ich mir geschworen, nicht darüber nachzudenken. Johanna schien der Ausbruch zu überraschen. Wow, was ist denn plötzlich los? So bist du doch sonst nicht. Sie sah sie verwirrt an. Stimmt, so war sie nicht. Eine kräftige, tiefe Stimme, bei der sich in ihr alles zusammenzog, erschreckte sie. Entschuldigung, könnt ihr mir bitte einen Baileys und einen Bacardi rüberreichen? Sie sahen auf und schragen zusammen. Was zur Hölle dachte sich Tina? Warum kam er ausgerechnet in ihren Gang? Und überhaupt, Johanna erholte sich schneller und reichte ihm beides, was im Regal hinter ihnen stand. Er lächelte sie an und Tina spürte ein seltsames Gefühl in ihrem Unterleib. Er stehte sich um und wollte gehen, als Johanna etwas zu Lauf sagte. Siehst du, er sitzt es. Der Mann drehte sich um und lächelte, was wieder dieses komische Gefühl bei ihr auslöste. Unvermittelt fragte er, soll ich euch ein Autogramm geben? In Tina schien ein Vulkan auszubrechen. Sie starrte ihn böse an, worauf er unsicher einen Schritt zurückmachte. Dann drehte er sich um und ging. Als er weg war, spürte sie Einsamkeit und einen tiefen Stich im Herzen. Du hättest ihn nicht so böse anfunkeln sollen. Er weiß sicher nur, wer du bist. Johanna, nicht, wer du bist. Johanna hatte recht.